Ils ont sorti so laut, du Hurensohn. Los, mach sofort die Tür auf, sonst hol ich die Polizei. Hast du mich verstanden? Das ist meine ultimative Zyklon B Nebelmaschine. Oh ja, oh ja, gefällt dir das? Okay, Selbstschussanlage aktivieren. Selbstschussanlage aktivieren. 150 BPM Fun Park Bus. Auf Frauenjagd, wir töten jeden, der kein Bier hat. Funpark-Style heißt Krieg, Krieg, Krieg, Krieg, Krieg, Krieg. Wir kriegen alle Mullen, sauf Exzess, wir trinken aus Ampullen. 10 Dosen Faxe, Alkohol, Prophylaxe, ein 10 Liter Magazin. Und zum Nachtisch gibt's Benzin, Laser, Feuer, Flammen mehr. Alle Frauen, kommt doch her. Ich verbrenn mein Nazi-Gold und ihr bekommt nichts ab. Dauertrunken, kampfbereit, Funpark bombt dich in die Steinzeit. Dauertrunken, kampfbereit, Funpark bombt dich in die Steinzeit. Dauertrunken, kampfbereit, Funpark bombt dich in die Steinzeit. Dauertrunken, kampfbereit, Funpark bombt dich in die Steinzeit. Kampfbereit, Funpark bombt dich in die Steinzeit. Bereit, Funpark bombt dich in die Steinzeit. Funpark-Style, Brüste frei. Wir fahren zum Getränkemarkt, danach geht's auf Frauenjagd. Wir töten jeden, der kein Bier hat. Funpark-Style heißt Krieg, Krieg, Krieg, Krieg, Krieg. Wir kriegen alle Mullen, sauf Exzess. Wir trinken aus Ampullen, 10 Dosen Faxe, Alkohol, Prophylaxe, ein 10 Liter Magazin. Und zum Nachtisch gibt's Benzin, Laser, Feuer, Flammen mehr. Alle Frauen, kommt doch her. Ich verbrenn mein Nazi-Gold und ihr bekommt nichts ab. Brüste frei, Brüste frei, Brüste frei, Brüste frei, Brüste frei, Brüste frei. Das ist wie wir rollen, das ist Krautschan-Style. Hey Bitch, verlasse das Gelände, sonst mache ich dir ein Ende. Willst du das hier überleben? Diesen Faden darfst nicht sägen. Oh ja. Denn dieser Faden ist ein Segen.